NDR Info. Das Hörspiel. Unter Leuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Juli C. Hörspielbearbeitung Judith Lorenz. Teil 6. Was bisher geschah. Der erbitterte Streit in Unterleuten fordert erste Opfer. Hilde Kessler verliert ihre Katzen und ihr Haus. Und seit jemand ihre kleine Sophie entführt hatte, ist Jule krank vor Angst. Altkommunist Krohn kann seine Tochter Katrin nur mit einer Lüge im Dorf halten. Lediglich die Pferdetrainerin Linda Franzen scheint weiter auf Erfolgskurs. Taxidienst Plausitz, guten Tag. Tach, können Sie mir bitte ein Taxi nach Unterleuten schicken? Ich muss zum Bahnhof Plausitz. Einen Moment bitte. Unterleuten. Sagen Sie mir noch eine Postleitzahl? 16879. 16879. Nee, tut mir leid. Die Postleitzahl wird von uns nicht bedient. Ich zahle dem Fahrer die komplette Anfahrt. Ach so, das ist ja mal ein Angebot. Ja, dann kann ich auch einen Hund mitnehmen. Kein Problem, ich schicke einen Kombi. In einer Stunde ist er da. Sagen Sie mir noch, wo Sie zusteigen? Ja, Unterleuten, Beutelweg 11, Gombrowski. Alles klar. Kannst du mir das Wasser geben, bitte? Was ist für ein Karton? Glücksfall. Versteckst du einen Glücksfall unter dem Sofa? Wenn ich den hätte verstecken wollen, hätte ich ihn nicht gefunden. Ein Handschuh mit abgeschnittenem Finger. Ist auch ein Schluck? Eine Barbie-Puppe ohne Kopf. Eine vertrocknete Kröte. Ein Fahndungsfoto von einem Vergewaltigten. Guck mal, das ist es. Das habe ich nicht verstanden. Streifter Kinderschal. Vielleicht hat ihn wirklich jemand verloren. Wo kommt das Zeug her? Habe ich alles von unserem Zaun geerntet. Was redest du da bitte? Einen Präsentkorb. Kleine Aufmerksamkeit unter Leuten an die neuen Mitspieler. Erzähl mir bitte nicht, dass es irgendwelche Dorftrottel vor unser Haus werfen. Nee, nicht irgendwelche Trottel. Kronsleute wahrscheinlich. Und nicht einfach vors Haus. Sie stecken die Sachen auf Zaunstangen. Nach Unterleuten zu kommen, ist wie in einen David Lynch-Film hineinzufahren. Die glauben, dass ich mit Gombrowski kooperiere. Hast du Anzeige erstattet? Was spinnst du? Das sind Drohungen. Messerscharf kombiniert. Das sind Todesdrohungen. Oh, mach mal halblang. Linda, das sind mafiöse Praktiken. Soweit ich weiß, steht die Mafia eher auf toten Fisch. Sagen wir mal auf. Das sind Beweisstücke. Menschen, die sowas tun, sind gefährlich. Menschen, die sowas tun, sind garantiert nicht gefährlich. Man denkt doch mal nach. Eine richtige Drohung funktioniert mit einem Gegenstand. Eine tote Katze. David Lynch. Oder eine Puppe ohne Kopf. David Lynch. Jeden Tag was Neues. Perfekte Kulisse für einen David Lynch-Film. Die spielen Bandenkrieg wie kleine Kinder. Willst du behaupten, es ginge um nichts? Das ist ein Spiel, in dem es um einiges geht. Jedenfalls für mich, deshalb spiele ich ja mit. Da ist es wieder. Ewiges Ich. Es geht um einiges für sie, nicht für uns. Sie spielen mit, nicht wir spielen mit. Okay, Frederik, hör mal zu. Mir ist kalt. Mann, für mich kommt der Quatsch wie gerufen. Ich. Gombrowski denkt, dass er das Land auf der schiefen Kappe von mir bekommt. Und hier bekommt dafür er gar nichts, höchstens von uns, ja? Soll ich dir den Grundbucheintrag zeigen? Dafür besorgt er mir die Baugenehmigung für meinen Pferdehof. In Wahrheit werde ich aber an Meiler verkaufen. Was brauche ich also? Du brauchst ein paar hinter die Ohren, weil du dich wie ein Amateurgangster benimmst. Mann, ich brauche einen Grund, um mich plötzlich anders entscheiden zu können. Und das hier ist ein Grund. So à la... Die Drohungen schüchtern mich ein. Niemand kann von einer jungen, schutzlosen Frau verlangen, dass sie einem solchen Druck standhält. Unter diesen Bedingungen kann ich unmöglich an Sie verkaufen, Herr Gombrowski. Wir können ihn nicht weg, Linda. keine Mietwohnung. Hier verschwindet man nicht einfach, wenn einem die Nachbarn nicht passen. Verstehst du, was ich sage? Mit den Typen, die geköpfte Barbies verteilen, müssen wir bis an unser Lebensende zurechtkommen. Und wenn du es vermasselst, dann sitzen wir in der Scheiße. Ich sag dir, was dein Problem ist, Frederik Wachs. Du hältst mich für ein kleines Mädchen, das nicht weiß, was sie tut. Und jetzt komm. Komm. Ja. Irgendwie ergab mein Teilzeitleben in Unterleuten plötzlich Sinn. Ne? Also, wir hatten in der Firma Monate darüber diskutiert, wie wir unser Spielangebot erweitern könnten. Wir hatten gerade unser 24. Tier released. Vogel Strauß mit auftopiertem Hintern. So ein Auge kleiner als das andere, um so ein bisschen drollig zu wirken. Aber ich wollte ein Naturschutzgebiet als Spielerweiterung entwickeln. Horizontalfilterbrunnen, Vogelschutzwarte, Ökohotels, Kampfläufer. Traktoria Nature bei Frederik Wachs. Mein Einkommen wäre durch die Decke gestiegen. Renovierung von 108 wäre Lappalie gewesen. Und Linda hätte sich nicht so verstricken müssen in diesem ganzen Windpark-Scheiß. Zu Hause warst du nicht? Was ist dir mief? Das Handy ist du auch nicht. Mein Rücken ist eine komplizierte Struktur aus Schmerz. Was machst du hier? Mein Handy? 5 Tage habe ich versucht, der Feindseligkeit meines ehemaligen Zuhauses standzuhalten. Ist was passiert? Mach mal an. Es geht doch wieder. Kaffee. Nee, es geht wieder. Was machst du hier? Du musst doch nach dem Rechten irgendwie sehen. Sie weiß, dass ich letzte Nacht hier in meinem Bürosessel übernachtet habe. Und, wie geht's deiner Mutter? Wie soll sie schon gehen? Sie ist in Kurzzeitpflege und wartet auf den Platz im Heim. Ohne Elena und Fidi dröhnt mir im Haus die Leere in den Ohren. Naja, warum kommt sie nicht zurück? Na, frag sie mal selber. Ich hab sie ständig angerufen. Will nicht mit mir reden. Mann, dann überleg doch einfach mal, warum. Ach, du denkst, ich bin dran schuld. Also. Was habe ich denn falsch gemacht? Was war denn mein Fehler? Oh. Ja. Hat Hilde Katzen? Wenigstens eine. Nee, da sind keine Haustiere erlaubt. Das ist doch unmöglich. Hilde ohne Katzen. Wir suchen ein Altersheim, wo man Tiere halten darf. Mama will keine mehr. Nie wieder, hat sie gesagt. Es wird hier Witter geben. Sommergerste und Winterweizen müssen drin. Ich weiß. Scheiß Stiefel hier. Wir schaffen das nicht. Die Stiefel. Durch den Streik haben wir zu wenig hat Leute. Hat schon mein Vater getragen. Dann sollen die anderen sich halt doppelt anstrengen. Nee, wir sollten die Streikenden anrufen, um zu verhandeln. Das kommt nicht in Frage. Wenigstens Ingo oder Patrick. Und auf alle Fälle Angela, sonst können wir das wirklich vergessen. Ich habe keinem gesagt, er soll streiken. Oh, du bist aber ein Sturkopf, wirklich. Scheiß Kronenpack. Können wir mal am Arsch lecken, du. Ach, scheiß Stiefel hier. Mit viel Glück bleiben uns noch 2 Tage. 2 Tage! Mit den Sektoren 17 und 23 haben wir noch nicht mal angefangen. Und der Beuteler Bruch ist auch noch nicht fertig. Was haben die scheiß Polen denn die ganze Nacht gemacht? Soll Janka gekocht? Ich hab sie um 23 Uhr nach Hause geschickt. Wieso das denn? Der Tucano steht in Sektor 4. Dreschaggregat kaputt. Vielleicht auch der Schüttler. Steinschlag. Also wahrscheinlich hat er was Größeres eingezogen. Vielleicht sogar so was wie ein Autoreifen. Ein Steinschlag. Hast du mir nicht zugehört? Ein Autoreifen. Vermutlich liegen in den Sektoren 17 und 23 noch mehr Reifen. Unsichtbar verborgen im Getreide. Wir sind am Arsch. alles in Ordnung mit dir? Das geht mich alles nichts mehr an. Da war nichts zu machen mitten in der Nacht. Wirklich nicht. Ich hab sofort versucht, den Service zu kriegen. Interessiert mich nicht mehr. Echt nicht? Die Luft ist aus. Sie kommen um 8. Und vielleicht können sie ja ihn gleich da draußen reparieren. Ist gut, Betty. Willst du jetzt nicht irgendwie rumschreien? Gefräßige Lehre. Du hast alles richtig gemacht, Betty. Los, komm, hilf mir mal mit den Stiefeln. Okay. Hilf mir mit den Stiefeln, bitte. Oh, danke. Mach mir Sorgen. Ah, ist schon gut. Ja? Ja, Moment mal, Betty. Ich komm gleich wieder rein. Soll ich den Kaffee rausbringen? Ich komm gleich wieder rein. Ja? Guten Morgen, Herr Dombrowski. Ich mag Linda Franzen. Ist schön, Sie zu hören. Ich freue mich auch. Hallo. Ja, ich nehme an, Sie wollen sich bedanken. Ihre Stimme könnte auch zu einer Telefonsex-Hotline gehören. Haben Sie die Baugenehmigung nicht erhalten? Oh ja, die lag gestern im Briefkasten. Da müssten Sie ja jetzt wunschlos glücklich sein. Quasi. Ja. Unser Notartermin steht nächsten Mittwoch bei Frau Söldner in Berlin. Wenigstens etwas. Der Windpark wird gebaut. Wirft Pacht ab. Betty kriegt eine sichere Grundlage für die Firma. Und Kron hat verloren. Herr Dombrowski, ich habe leider schlechte Nachrichten für Sie. Oh, ich glaube nicht, dass Sie mich heute noch schockieren können. Ich werde die schiefe Kappe nicht an Sie verkaufen. Wie bitte? Das ist nicht meine Entscheidung. Naja. Ich wurde bedroht. Schwachsinn. Geköpfte Puppen, abgeschnittene Handschuhe. Na und? Na und? Das macht mir Angst. Ihnen macht gar nichts Angst, Frau Franzen. Entschuldigung, ich habe einen Karton voll mit dem Zeug, das kann ich Ihnen gerne zeigen. Ich habe mich entschieden. Ich mache nicht weiter mit bei Ihrem Windmühlenkrieg. Naja, klar, weil du jetzt von mir schon bekommen hast, was du wolltest. Ich dachte, du hast Ehrgefühl. Willkommen in den Unterleuten. Selbst die Zuchtbullen wissen, was jetzt kommt. War das Krons Idee? Hat das nichts zu tun. Ich hoffe, das beruhigt ihn ein bisschen. Beruhigt mich das? Vielen Dank für Ihr Verständnis. Danke. Nein, es ist mir egal. Ich sollte jetzt wütend werden, aber es geht nicht mehr. Da ist nur noch Leere. Warum bleibt sein Vokabular für Drohung? Mein Leben lang habe ich gekämpft. Gegen die Kommunisten und gegen die Kapitalisten. Aber eigentlich gibt es immer nur einen wahren Diktator. Das Land. Vielleicht ist das meine größte Schwäche, dass ich es nicht geschafft habe, mich aus dieser Sklaverei zu lösen. Und vielleicht bin ich deshalb an allem schuld. Also manchmal ist wirklich schade, dass sich die Wirklichkeit nicht zurückspulen lässt wie ein Film. Die Szene bei der Notarin, die würde ich wirklich gern nochmal in Zeitlupe anschauen. Wie die Franzen da aufspringt und ihr das lange blonde Haar um den Kopf fliegt und da mit einem Brio losgeht. Ja? Und ich dachte, jetzt schmiert sie meine, ihrem Mann, dem Frederik. Aber dann ist sie doch bloß zum Fenster geschlendert und hat rausgeschaut. Zu dem Zeitpunkt war ja in Unterleuten schon fast Krieg wegen diesem Windkraftprojekt. Die Kinder sind entführt worden, Katzen wurden abtransportiert. Es gab Drohungen, wie bei der Mafia. Aber zurück zum Notar. Dann dieser Frederik sagt dann noch zu ihr, ja, es wäre doch sozialer Selbstmord, an einen geldgierigen Investor zu verkaufen, ist ja klar, wenn er gemeint hat, schaut mich an. So, no offense. Und ich, none taken. So, bitteschön, Herr Meiler. Hier, bitte. Sieht sie dann? Danke. Und wenn ich nicht unterschreibe? Und wie Linda mich da angeguckt hat, da war weder Hass noch Wut, nicht mal Nervosität, sondern ausschließlich Gleichgültigkeit. Die war einfach nur noch gleichgültig, schon jenseits von Verachtung. Die liebte mich nicht mehr, das habe ich in dem Moment begriffen. Ich sollte einfach nur noch funktionieren. Mann, ich meine ja nicht, dass wir gar nicht verkaufen, sondern einfach nur, dass wir nichts überstürzen müssen. Ja, ich meine... Weißt du, wenn Timo und Ronny, wenn die von meiner Trattoria Nature-Idee überzeugt sind, dann sind wir bald finanziell so auf eigenen Beinen, dass wir nicht auf das Geschäft mit Herrn Meiler angewiesen sind. Ja, wir haben die Genehmigung, wir können jederzeit anfangen zu bauen. Ja, es gibt einfach keinen Grund, was zu überstürzen. Wir können warten, bis sich die Dinge im Dorf beruhigt haben. Keine Sorge, Herr Meiler. Ich mache mir keine Sorgen. Dieses Würstel, den hat die sowas von im Griff gehabt. Und das macht mich glücklich, sowas. Weil für mich ist es ein Beweis, dass die Grenze halt doch nicht verläuft zwischen alt und jung, sondern zwischen Winners und Losers. Schon zweimal bei Scheller. Da bin ich immer weggerannt. Aber nochmal verlasse ich den Hof nicht so einfach. Jule, rede nicht mehr mit mir, seit Sophie verschwunden war. Wir streiten nur noch. Wenn du unser Zuhause verteidigst, dann packe ich meine Sachen und hole mich und Sophie aus dieser Hölle heraus. Jule schleppt den ganzen Tag Sophie mit sich herum. Lässt sie nicht mehr aus den Augen. Man kann jetzt zwar lüften, aber das ist die einzige Verbesserung. Es ist heiß. Die Hölle. Wir sind wieder am Anfang. Aber ich habe eine Strategie. Ich habe mit Leuten gesprochen. Der 3. November 1991. Der Mord an Erik Kessler. Gombrowski hatte einen Strohmann in den Wald geschickt. Und es ist ganz klar, wer der Strohmann war. Das Tier von nebenan. Schaller. Entweder packt er jetzt seinen Schrottplatz zusammen und sucht sich eine neue Bleibe, oder ich wende mich an die Ermittlungsbehörden. Mord verjährt nicht. Tür ist offen! Du schon wieder. Das muss aufhören. Hat es so. Am liebsten würde ich nach Hause rennen und eine E-Mail schreiben. Aber ich darf jetzt nicht weglaufen. Ja, leid mit dem Gummigestank da. So geht das nicht. Folgendes. Sie packen hier zusammen und suchen sich eine neue Bleibe. Lass mal gut sein. Ich mache auch keine Gombrowski-Scheiße mehr. Habe ich meiner Tochter versprochen. Ja, komm her. Auf gute Nachbarschaft. Wie, du nimmst meine Hand nicht? Verteidigen? Ich muss uns verteidigen. Jule, Sophie und mich. Das Dorf. Sie verschwinden hier. Es gibt jede Menge Höfe in der Gegend. Magst du auch ein Bier? Sie glauben, Sie können mich verarschen? Aber damit ist jetzt Schluss. Ich gebe Ihnen 2 Wochen, ja? 2 Wochen. Wenn hier bis dahin nicht geräumt ist, gehe ich zur Polizei. Zur Kriminalpolizei, wenn Sie wissen, was ich meine. Was willst du denn? Es ist doch sowieso schon alles vorbei. Was ist vorbei? Hast du es nicht gehört? Gombrowski ist raus aus der Windmühlengeschichte. Was reden Sie da? Fonterra hat ihn gelinkt. Wer? Na, die Pferdefrau. Die Pferdefrau verkauft ihm die schiefe Kappe gar nicht. Oh nein. Im Ernst? Gott, wie der jetzt zittert. Ein Sieg, aber nicht meiner. Du bist ein Mörder. Ja? Er wird blass. Er war's. Ich habe mit Leuten gesprochen. Lange her heißt nicht vergessen. Wer war es? Es gibt viele, die sich erinnern können. Da gab es einen Tag vor nicht ganz 20 Jahren, Anfang November. Ziemlich schlechtes Wetter soll da gewesen sein, nach allem, was man hört. Halt die Schnauze. Du hattest diesen hübschen Auftrag von deinem Chef, hä? In den Wald gehen, zwei Leute treffen, ja? Hattest du so einen dabei? Oder war es eine Eisenstange? Schraubenschlüssel. Du sollst ruhig sein. Ist die Sache ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, oder? Weißt du das noch? Ich hab gefragt, ob du das noch weißt. Du darfst nicht davon sprechen. Das darf niemand. Ob ich davon sprechen werde? Nicht nur mit dir, sondern auch mit der Polizei. Du bist ein Mörder. Willst du das noch mal hören? Willst du es noch mal hören? Mörder. Mörder. Mit wem hast du angefangen, hä? So! Na! Mit Kron! Oh. Ja, hast du ihm auf, aufs Bein geschlagen? So! So vielleicht! So! Und so! Jetzt pack deine Sachen! So! Hilfe! Ach, Hilfe! Verschwinde von hier! Weg! Doch! Verteidigen! Verteidigen! Verteidigen! Schala wird verschwinden. Ab heute wird es anständig zugehen im Dorf. Friedlich und zivilisiert. Dafür werde ich sorgen. Ich bin seit 3 Jahren hier. Ich habe ein Haus saniert, Himbeeren gepflanzt, ein Kind gezeugt. Aber jetzt bin ich erst richtig angekommen. Autoschlüssel. Was? Gib mir die Autoschlüssel. Hier. Was soll denn das werden? Du bleibst in Berlin und wohnst bei Timo. Ja, ich fahre allein nach Unterleuten und kläre die Lage. Das Dorf muss erfahren, dass der Windpark gebaut wird und dass du schuld daran bist. Solange ich nicht weiß, wie die Leute reagieren, hält sich fern von diesem Irrenhaus. Verstanden? Ich melde mich. Ich entschuldige mich für meinen Lebensgefährten. Ja, mein. Er ist er und Sie sind Sie. Oh, haben Sie auch eine für mich? Sie rauchen doch gar nicht. Manchmal schon. Aber Sie könnten mich noch unter Leuten fahren. Gern. Ich stehe da drüben. Okay. Jule! Blut. Alles voller Blut. Ich hab das Tier erlegt. Das Tier. Von nebenan. Es ist ja Schluss damit. Oh Gott. Fass mich nicht an. Die verstehen hier keine andere Sprache. Du hast doch gesagt, dass ich unser Zuhause verteidigen soll. Er widert mich an. Hast du ihn umgebracht? Nein. Ein Denkzettel. Also weiter nichts. Verschwinde. Bitte. Bitte. Verschwinde von hier. Jule. Wenn ich wiederkomme, dann bist du weg. Jule. Seltsam war das, plötzlich dort zu sein beim Schaller. Mitten im Schrott. In dieser Landschaft aus Schrott, die ich immer vom Fenster aus gesehen habe. Das war, als ob ich plötzlich in einer Fotografie stehen würde. Hallo? Da liegt er. Ja? Blut. Pfütze. Blut. Hallo? Ist da jemand? Zentrale Blausitz, guten Tag. Ja, Ich habe eine verletzte Person gefunden. Mhm. Ist die Person ansprechbar? Ja, ja. Okay. Wo befinden Sie sich denn jetzt? Hallo? Wo befinden Sie sich? Unterleutner Landstraße. Unterleutner. Moment, wann sind Sie? Ich muss mitschreiben. 6. Unterleutner Landstraße 6 in der Autowerkstatt Schaller. Und die Person liegt neben der Hebebühne. Da finden Sie sie. Ja, verstanden, ja. Wir schicken einen Rettungswagen, ja? Rettungswagen, gut. Hey, Sühle! Ach, Sanne. Gerade habe ich an dich gedacht. Ist das nicht verrückt? Sanne. Magic. Sanne, ja? Kann ich mit Sophie ein paar Tage bei dir wohnen? Streit mit Gerhard? Wie man es nimmt, er hat einen Nachbarn krankenhausreif geschlagen. Ja. Ach so. Er ist durchgedreht. Komm vorbei. Ferngesteuert. Ich frag mich, ob ich jemals so glücklich war wie heute. Hey! Ah. Das war knapp. Ja, ich hab's im Griff. Seit langem denke ich zum ersten Mal wieder gern an daheim. Ist der betrunken? Allein vom gelungenen Geschäftsabschluss kann seine gute Laune nicht herrühren. Für so einen sind doch ein paar Windräder nur Spielerei. Mitzi, Mitzi, Mitzi. Endlich ist sie wieder daheim. Alle 3 Tage kommt der Philipp zum Schach. Hat sogar wieder in seinem alten Kinderzimmer übernachtet. Und Mitzi hat deswegen die halbe Nacht geweint. Vor Glück. Ich muss dringend die abgezogenen Dielen lackieren. 3 Anstriche auf 140 Quadratmeter. Nur der Friedrich macht mir Sorgen. Beim Nachtisch hat er sich plötzlich beschwert, es sei inakzeptabel, sämtliche Erlöse des Windparks in Philipps Krankheit fließen zu lassen. Schlimm genug, dass mich Frederik in Berlin ausgesetzt hat. Noch schlimmer, dass ein abendfüllender Streit bevorsteht. Stundenlang werde ich mich gegen seine Vorwürfe verteidigen müssen. Dazu 2 Flaschen Rotwein und am Ende Versöhnungssex. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich meinem Vorzeigesohn gesagt, dass er mir am Arsch lecken kann. Dann ist Mitternacht und an das Lackieren der Dielen ist nicht mehr zu denken. Boah, ich hab Durst. Hm? Haben Sie das gesagt? Nee. Im Grund muss ich der Franzen und dem Wachs dankbar sein. Seit dieser Windparksache entwickeln sich die Dinge zum Guten. Manfred Gott schreibt, du entscheidest selbst, was du fühlst. Frederik ist mit Sicherheit kein Mover, aber er liebt mich. Kaugummi wäre cool. Schauen Sie mal unterm Sitz, da könnte einer kleben. Echt? Ein rundum guter Tag. Scheiß auf die Dielen. Vielleicht gelingt es uns ja doch noch, den Geschäftsabschluss gemeinsam zu feiern. Ich werde elegant über meinen eigenen Schatten springen. Danke, mein lieber Gortz. Es ist schon merkwürdig, wie das Leben manchmal spielt. Finden Sie nicht? Oh! Hoppla, hoppla, hoppla, hoppla. Scheiße. Stau. Nee, keine Sorge. Das sind Ornithologen. Wenn hier irgendwo ein Kampfläufer gesichtet wird, dann kommt zu Massen auf. Ornithologen. Mit Blaulicht. Ein Unfall. Da hat einer die Kurve geschnitten, der es nicht kann. Das schaut nicht gut aus. Aber ich glaube, wir kommen irgendwie dran vorbei. Ein Auto hängt zwischen den Bäumen. Ein Frontera. Sieht genau aus wie unserer. Bald brauche ich den Frontera, um Bergamott aus Hatting zu holen. Nein. Das ist Frederik. Halten Sie verdammt doch mal an! Was machst du denn da? Ach du Scheiße. Eine Kiefer versperrt den Waldweg. Schön sauber gefällt. Nach was sieht's denn aus? Sieht aus, als ob du Öl suchst. Schon als kleines Mädchen war sie so patzig. Ich hab das immer gemacht. War das Kron? Du, war das Kron? Mit der Kiefer. Der liebe Gott hat keine Motorsäge. Ist lange her, dass du Lust hast, dich mit mir zu unterhalten. Sag bloß, der Scheißewagen ist nicht zu dir durchgekommen. Der Scheißewagen kommt nicht durch, weil, wie du richtig beobachtet hast, eine Kiefer den Zufahrtsweg versperrt. Und dieser Zufahrtsweg ist ein Waldweg und der gehört zum Forstbesitz von meinem Vater. Das ist richtig. Was könnte denn mein Vater wohl auf die Idee gebracht haben, genau da einen Baum zu fällen? Ja, das könnte mein Auto gewesen sein, das neulich zufällig vorn an der Ecke stand, als der Scheißewagen zu euch wollte. Weil dir zufällig der Lärm von Wolfis Rasenmäher auf den Keks ging. Ja, ganz zufällig, genau. Jetzt komme ich zu dir hoch. Setz dich, komm her. Ich erzähl dir, was ich tun werde. Und das geht auch dich an. Du Arne, ich habe keine Ahnung. Es ist wichtig für dich. Ich seh nicht mehr durch. Ich kapituliere. Wie? Ich werde dafür sorgen, dass dein Vater den Windpark baut. Und dann trete ich zurück. Und wie willst du das hinkriegen? Die Gemeinde entscheidet, wer in dem Eignungsgebiet den Windpark baut. Und du bist die Gemeinde? Ja, ich bin der Vorsitzende des Gemeinderats. Mhm. Ganz einfach. Und sagst du mir das, damit ich ihm die frohe Botschaft überbringe? Nein, ich sage dir das, weil das für dich ganz wichtig ist. Wenn dein Vater den Windpark baut, dann werdet ihr reich, du und Krönchen. Dann kannst du eine andere Arbeit anfangen. Was ganz anderes machen. Wie kommst du denn darauf, dass ich was anderes machen will? Der Posten des Bürgermeisters wird bald frei. Hast du keine Lust? So, meist drehst du total durch. Wieso? Unter Leuten wurde doch lange genug von alten Männern regiert. Die Zeit ist vorbei. Außerdem liegt die Latte nicht hoch. Ja. Das Einzige, was ich erreicht habe, ist der Bau eines Horizontalfilterbrunnens für die Wasserversorgung. Ja, gut, darauf bin ich stolz. Aber das war's leider schon. Ich sollte mich wohl entschuldigen. Ach, Quatsch, lass. Ja, doch. Wegen Wolfi und dem Rasenmäher. Wahrscheinlich hätte ich einfach rüberkommen sollen und mit ihm reden sollen. Das hätte doch gar nichts gebracht. Was hast du eigentlich gegen mich? Ich kenne dich, seit du 5 warst. Hab dich großgezogen. Und jetzt guckst du mich nicht mal mehr an. Aber irgendwann war ich 15 und dann ist es einfach peinlich, mit einem alten Mann befreundet zu sein, weißt du? Aber später. Jetzt meinst du? Ja. Ich finde, du bist mal wie so ein wandelnder Vorwurf hinterm Gartenzaun. Du fürchtest dich vor meiner Einsamkeit. Ja, kann sein. Guck mal her. Ach. Guck mal her. Scheiße. Nein. Tut mir so leid. Nein, es tut gut. Es tut gut. Kommst du morgen Abend auf ein Glas Wein rüber? Hm? Na gut, aber ich möchte nicht auf dem Eimer sitzen, bitte. Nein. Dann komme ich nicht. Du wirst höchstens in den Eimer pinkeln müssen, wenn ich hier mit der Grube nicht fertig werde. Na, dann machen wir schön weiter. Ja. Jule braucht Zeit, um ihre Gedanken zu ordnen. Jule braucht Zeit, um ihre Gedanken zu ordnen. Das Tier von nebenan existiert nicht mehr. Das Tier von nebenan existiert nicht mehr. Das Leben meiner Familie. Nie wieder wird es jemand wagen, das Leben meiner Familie zu zerstören. Und ich habe Kron gerecht. Ja. Man hat Krohns Freund getötet und Krohn selbst zum Krüppel geschlagen. Und der Mann, der das zu verantworten hat, dieser verdammte Schaller, läuft seit 20 Jahren frei herum. Nur weil das Dorf sich weigert, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Jetzt habe ich ihn seiner Strafe zugeführt. Ein Akt der Vergeltung. Ein Schlag gegen die Ungerechtigkeit und Demütigung. Deshalb war ich dort, auf der Lichtung. Ich hatte Krohn schon von Weitem erblickt, wie er so dastand, in seiner Verlorenheit. Dachte ich plötzlich an meinen Vater. Mein Vater war auch sein ganzes Leben lang herumgestoßen worden. Nicht, weil er Fehler machte, sondern weil er versuchte, immer alles richtig zu machen. Ich weiß noch, wie mein Vater an meinem 10. Geburtstag mit mir in ein sehr teures Schuhgeschäft ging. Ein angehender Mann braucht gutes Schuhwerk. Der Verkäufer brachte ein paar wirklich schöner, brauner Halbschuhe. Der linke passte wunderbar, nur mit dem rechten Schuh stimmte was nicht. Aber statt den Verkäufer um ein anderes Paar zu bitten, tat mein Vater so, als wäre alles in bester Ordnung. Das läuft sich ein. Als wir später in der Straßenbahn waren, entdeckte ich, dass unter dem linken Schuh 37 eingeprägt war und unter dem rechten 36. Mein Vater wurde weiß. Erzähl's nicht deiner Mutter. Deshalb bin ich hier. Ich will von Krohn den Satz hören. Einen Satz, den mein Vater nie gesagt hat. Danke, mein Junge. Jetzt schäme ich mich nicht mehr. Na? Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob er überhaupt die ganze Sache wert ist. Was wert ist? Na, der ganze Wahnsinn. Wegen ein paar Windräder. Ja, haben Sie nicht gehört, Herr Krohn? Es wird keine Windräder geben. Komprowski hat aufgegeben. Die Linda Franzen hat ihn fallen lassen. Wer? Ja, Linda Franzen. Die mit den Pferden. Die mit den Pferden. Wir haben gewonnen. Komprowski ist fertig. Wir haben ihn fertig gemacht. Ich meine, sie hat natürlich die meisten Opfer zu tragen. Aber ich und meine Frau, wir haben auch ganz schön was einstecken müssen, nicht? Aber ich finde, das hat sich alles gelohnt. Sagen Sie mal, was wollen Sie denn eigentlich? Ist er dement? Ha? Herr Krohn, ich bin Gerhard Vlies vom Vogelschutzbund. Ja, das weiß ich. Wir haben doch von Anfang an gemeinsam gegen die Windkraftanlage gekämpft. Nee, ich habe nicht gegen die Windräder gekämpft. Ich habe gegen Gombrowski gekämpft. Gucken Sie mal da hinten am Waldrand, da werden Sie stehen. 10 Stück. Auf meinem Grund und Boden. Was? Ja. Das hat nichts mit ihren Koppelzäunen zu tun, sondern nur damit, dass dem Bürgermeister das Klo überläuft. Nur damit. Was? So. Was redet er für wirres Zeug? Na nun, Polizei. Herr Krohn? Herr Vlies? Ja? Was wollen Sie denn hier? Haben Sie Ärger, Herr Krohn? Sind Sie Herr Vlies? Schala, er hat sich gerecht. Meine Frau? Was passiert? Herr Vlies, wir müssen Sie bitten, uns zu begleiten. Sagen Sie es mir sofort. Was ist mit meiner Frau, mit meiner Tochter? Beruhigen Sie sich, Herr Vlies. Mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter hat das hier gar nichts zu tun. Sie haben das Recht zu schweigen und sobald wir im Präsidium sind, können Sie einen Anwalt anrufen. So, das muss ein Irrtum sein. Sie stehen unter Verdacht, Herrn Bodo Schaller schwer verletzt zu haben. Ach ja, das ist eine Dorfangelegenheit. Sowas regeln wir unter uns. Kommen Sie jetzt bitte mit. Was soll das? Soll das denn? Na, die verhaften dich. Den Schaller müssen wir verhaften. Schon vor 20 Jahren hätten Sie das... Aua, Mann, hätten Sie das machen sollen. Bitte steigen Sie. Was soll das denn? Krohn ist wohl das Letzte, was ich von Unterleuten sehe. Wie der mich angeht. Wie ein Kind, das man von seinen Eltern wegzerrt. Die Windräder. Nur kriege ich also den Zuschlag. Da im Wald werden sie stehen. an dem Wald, den mir Gombrowski nach Eriks Tod geschenkt hat. Ich hab gewonnen. Aber es ist mir so was von her. Gombrowskis Niederlage einfach egal. Ich empfinde keinen Triumph, nicht mal Schadenfreude. Ich fühle überhaupt nichts. Ich stehe vor dem Spiegel, der mich nicht zeigt. Als wäre ich unsichtbar. Also für meinen Vater war nach dieser Dorfversammlung, dieser Windmühlenstreit, im Prinzip wie eine Art Rückspiel. Und dieses alles, was danach und davor passiert ist, diese Unterschriftensammlung, die Transparente und der Streik und Krönchens Verschwinden und Drohung und die Schlägereien und dann natürlich der Abtransport von Hildes Katzen, das waren eigentlich alles Spielzüge, Taktiken von zwei gegnerischen Mannschaften. Und es ging nur um die Frage, ob Gombrowski das nochmal schafft, Kron zu besiegen. Nur Krönchen. Krönchen wird das schaffen. Krönchen ist der Beginn einer neuen Ära. Sie wird den Knoten durchschlagen. Jura oder BWL wird sie studieren. Zur Not auch Kunstgeschichte. Irgendwas, wofür es außerhalb von Großstädten keine Berufschancen gibt. Ich denke schon, ihre Kinder werden nichts mehr davon ahnen, dass sich ihre Vorfahren eine kümmerliche Existenz aus dem märkischen Sand gekratzt haben. Ich beglückwünsche jeden, dem die Flucht gelingt. Sollen doch die verrückten Großstädter kommen und die Häuser der Gestorbenen und Geflohenen übernehmen. Mit Freude werde ich meinen Teil zur Auslöschung des Dorfes beitragen. Ich leg mal einfach hin und sterbe. Ich fühle mich gut. Ich bin kein Kommunist mehr. Ich bin ein Don Quixote, der sich entschieden hat, seine eigenen Windmühlen zu errichten, statt gegen Fremde anzurennen. Ja? Tierschutzverein Hannover, Bödecker. Sind Sie Herr Gombrowski? Ja. Guten Tag. Dann habe ich eine ganz, ganz tolle Nachricht für Sie. Wir haben Ihre Hündin Fidi. Sie wurde in langen Haaren gefunden. Gott. Durch den Mikrochip im Ohr konnten wir sie als Besitzer ermitteln. Hören Sie, in Hannover hat man sie gefunden? Elena ist in Freiburg. Per wer hat eine SMS geschickt, ruf bloß nicht an, Papa. Was? Keine Rede von Fidi. Hören Sie, sind Sie sicher in Hannover? Ja, ich bin mir sicher. Elena muss sie auf der Fahrt nach Freiburg ausgesetzt haben. Also Sie können Fidi jetzt hier bei uns im Tierheim abholen. Beim Umsteigen in Hannover. Sie sitzt in einer Ecke und hat ganz schön Angst. Fidi, ich will das Tier nicht mehr. Machen Sie damit, was Sie wollen. Ökologiker Betty Kessler, guten Tag. Betty, ich bin's. Mensch, Rudolf, wo steckst du denn? Ich komme heute nicht zur Arbeit. Wartet, geht nicht. Es hat angefangen zu regnen, wir müssen die Ernte einbringen. Los, es fehlen doch nur noch Sektor 17 und 23 und dann haben wir doch schon. Es geht nicht. Vier Wochen war Gombrowski verschwunden. Man hat ihn dann gefunden. In unserem Horizontalfilterbrunnen. Arne Seidel und Gombrowski hatten den Ende der 90er schon gebaut, um Unterleuten unabhängig zu machen, was die Trinkwasserversorgung betrifft. Gombrowski war 63 Jahre alt. Er hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Im Brunnen. Und hat dann wahrscheinlich vier Wochen lang in dem Schacht gelegen, aus dem das Trinkwasser entnommen wird. Er wurde gefunden, weil im Dorf Brechdurchfälle aufgetreten waren. Zuerst glaubte man an eine grassierende Magen-Darm-Infektion, dann einen Lebensmittelskandal, schließlich an eine Seuche. Irgendwann sind dann die Behörden auf die Idee gekommen, das Trinkwasser zu kontrollieren. Und ja, tatsächlich, sie haben Leichengift gefunden. Taucher haben ihn geborgen. Der Körper war grün und aufgedunsen wie ein Walfisch. Der Leichensaft floss aus allen Öffnungen. Ahnungslos hat das Dorf über Wochen hinweg seinen Landwirt getrunken. Na, alle im Dorf denken, dass ich tot bin. Aber es war nur ein Genickbruch. Und ich hatte Glück, ich habe nicht mein Gedächtnis verloren. Also, offiziell habe ich versucht, mit unserem Frontera die Kurve zu schneiden, wie Linda früher mal. Also, ich habe nicht widersprochen, als die Polizei gesagt hat, dass es ein selbstverschuldeter Unfall war, ohne Fremdeinwirkung. So, ich meine, was hätte ich denen auch erzählen sollen? Hätte mir eh keiner geglaubt. Dieser Traktor ist mir so langsam entgegengekommen, also so langsam, dass man das Gefühl hatte, dass er hinter der Kurve wartet. Und hinter mir ein weißer Kombi, der ist so nah aufgefahren, hat mich so bedrängt, dass ich überhaupt keine Chance hatte. Musste ausweichen, bin aus der Kurve geflogen. Ja, ich bin aus der Kurve geflogen. Dann ging so ein Baum, der da an der Kurve stand, und dann Genickbruch. Dann war ich 8 Wochen im Krankenhaus und in der Zeit habe ich angefangen, Konzept zu arbeiten für mein digitales Naturschutzgebiet, für Traktoria Nature bei Frederik Wachs. Und dann habe ich erfahren, dass unsere Firma verkauft wurde. Timo und Ronny mit einem anderen Projekt richtig durchstarten wollten. Egal. Und Linda ist zurück nach Hattingen zu ihrem Pferd. Weiß nicht, wann ich aus dem Krankenhaus rauskomme. Bin ich in diesem Sechsbettzimmer. Ach, ich wünsche mir so, dass Miriam endlich kommt. Manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt eine Tochter habe. Oder ob ich mir das alles nur einbilde. Sie glaubt mir nicht, dass ich an der Schlägerei mit dem Vogelschützer unschuldig bin. Und sie glaubt mir auch nicht, dass ich nichts mit dem Tod von Gombrowski zu tun habe. Also die Heckscheibe des Fronteras war dunkel getönt und auf der Windschutzscheibe stand die Sonne. Also es konnte also niemand sehen, dass nicht Linda, sondern ich da drin saß. Also es war ein Anschlag auf Linda. Ich bin ja dahin gefahren, um mich quasi vor Linda zu stellen. Ich wollte ja, dass der Hass des Dorfes nicht Linda trifft. Und ja, das hat besser geklappt als geplant. Also wir sind hier in Berlin in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung mit Sophie. Das ist alles wunderbar. Die reicht für uns und es gab natürlich also die Scheidung. Besuchsrecht habe ich bisher verhindern können, dass der Gerhard das bekommt. Weil, das ist schon verrückt, ja. Also der sitzt wieder in den Unterleuten und versucht sich da einzuschleusen in die Ökologika. Und ich bin sicher, bei Betty anzubandeln. Ja, bevor er dann ins Gefängnis muss. Für eine Weile. Das ist schon verrückt. Aber ich schreibe jetzt an meiner Doktorarbeit, das ist schön. Moderne Soziologie des ruralen, des ländlichen Raums, das Thema, ne? Was die Zugezogenen nie verstehen werden, das ist, dass hier in Unterleuten der Weltuntergang schon mehrmals stattgefunden hat. Erstmal, als die Bomben, die bei schlechtem Wetter nicht über Berlin abgeworfen wurden, sondern wegen der schlechten Sicht einfach sinnlos in die Landschaft abgeworfen wurden. Dann die Rote Armee, dann die Umsiedler, die aus Ostpreußen, die Vertriebenen, die auf die kaputten Häuser und Ställe verteilt wurden. Dann die Mauer, die DDR mit ihren Irrtümern und die Wende mit ihren Irrtümern. Ja, ich habe dann das Bürgermeisteramt abgegeben an Katrin. Ich habe zu Katrin gesagt, mach mit der Bürgermeisterei, wie du es willst, aber eins musst du wissen, Jeder Mensch von Unterleuten ist sein eigenes Universum, in dem er von morgens bis abends recht hat. Ich habe mich ja sehr dagegen gesträubt am Anfang, aber ich habe jetzt tatsächlich meinen Job als Pathologin aufgegeben, weil ich bin ja jetzt Bürgermeisterin. Naja, ich habe meinen Vater noch 6 Monate lang insgesamt gepflegt. Der ist im Februar dann gestorben. Naja, aber ich bin tatsächlich sicher, dass er an der Vergiftung gestorben ist. Intoxikation mit Leichengift. Ja, Krönchen übrigens, die fährt jetzt schon alleine mit dem Bus in die Schule. Und die möchte gerne Jägerin werden und in Opas Haus wohnen. Also Opa wäre glücklich. Elena Gombrowski hat sich nie wieder in Unterleuten blicken lassen, von der hat keiner was gehört. Und die ist nicht mal zur Beerdigung gekommen von ihrem Mann. Hilde ist im Altersheim, die darf mittlerweile im Altersheim eine Katze halten. Aber die vergisst wohl doch des Öfteren mal, die zu füttern. Das weiß ich von Betty. Ach übrigens, und Betty macht jetzt die Ökologika weiter. Und die macht das gut, das hat sie gut im Griff. Arne ist einer der wenigen, der gerne spazieren geht. Und da hat er mich mal mitgenommen, mal wieder. Haben wir ganz lange auch gequatscht. Über alles, wie das früher so war, als ich klein war und so. Dann plötzlich sind wir stehen geblieben. Und da konnte man so ganz weit gucken, auf dem Waldrand. Und ja, da standen sie dann. 10 Rotoren. Und die haben sich so schön ruhig bewegt, so ganz gemütlich. Irgendwie friedlich. Sehen eigentlich ganz unschuldig aus. Also ich glaube, niemand hier im Dorf, wenn man den fragen würde, hat sich das alles dafür gelohnt? Niemand würde das mit Ja beantworten. Also, Wolfi, der wohnt jetzt nicht mehr bei uns. Der hat ein Theaterstück zur Uraufführung gebracht. Das heißt Fallwild. Fallwild sind Tiere, die im Wald rumliegen, ohne erschossen worden zu sein. Also es ist im Prinzip Wild, was sich selber erledigt hat. Ja, das handelt von einer Dorfgemeinschaft, die an einem Streit über Windräder zerbricht. Man höre und staune. Das ist in Graz uraufgeführt worden, in so einer kleinen Bühne. Hat es aber nicht so tolle Kritiken gekriegt. Das wird sicher bald wieder abgesetzt. Na, Fenke. Hi, Katrin. Na, Basti, komm mal her. Komm mal her. Du bist ja fein. Und? Geht? Ich muss hier interviewen. Unterleuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Julie C. Teil 6. Es spielten Rudolf Gombrowski, Hilmar Eichhorn, Kron, Jackie Schwarz, Linda Franzen, Tanja Wethorn, Frederik Wachs, Moritz Grove, Gerhard Vlies, Wolfram Koch, Bodo Schaller, Axel Prahl, Jule Weiland, Bettina Kurt, Konrad Meiler, Udo Wachtfeitel, Katrin Krohn-Hübschke, Winnie Böwe, Arne Seidel, Martin Seifert, Elena Gombrowski, Ulrike Krumbiegel, Betty Kessler, Jördis Triebel, Mitarbeiterin des Tierheims Hannover, Marlina Ebert, Polizist Marc Hosemann, Disponent der Notrufzentrale, Milan Peschel, Jules Freundin Sanne, Anna Böttcher und Taxidisponentin Mandy Rutzki. Musik Lutz Glandin. Ton Peter Awer und Wenke Decker. Regieassistenz Beate Becker. Regie Judith Lorenz. Dramaturgie Juliane Schmidt. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2018.